113. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lehre der Stoiker, dass die Tugenden lebende Wesen seien, Nutzlosigkeit solcher Fragen für die wahren Zwecke der Philosophie. Du verlangst, dass ich dir schreiben soll, was ich über die bei den unsrigen vielbesprochene Frage denke, ob die Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit und die übrigen Tugenden lebende Wesen seien. Durch solche Spitzfindigkeit haben wir es dahin gebracht, mein teurer Lucilius, dass wir unter eiteln Spielen unsern Geist zu üben und durch nutzlose Verhandlungen die Zeit zu vertreiben glauben. Ich will tun, was du verlangst, und die Meinung der unsrigen auseinandersetzen. Allein ich gestehe, dass ich anderer Ansicht bin. Ich denke, gewisse Dinge schicken sich für Leute, welche griechischen Schuh und Mantel tragen. Was also die alten Philosophen in dieser Frage geleitet hat, das will ich dir sagen. Es ist unbestritten, dass die Seele ein lebendes Wesen sei, animum animal esse. Da sie bewirkt, dass wir lebende Wesen sind und da von ihr die lebenden Wesen Animalia ihren Namen tragen. Die Tugend aber ist nichts anderes als die Seele in einer gewissen Verfassung, also ist sie ein lebendes Wesen. Sodann, die Tugend wirkt etwas, gewirkt aber kann nichts werden ohne einen Trieb. Wenn sie einen Trieb hat, den nur ein lebendes Wesen hat, so ist sie ein lebendes Wesen. Wenn die Tugend ein solches ist, wird eingewendet, so besitzt sie selbst Tugend. Warum sollte sie nicht sich selbst besitzen? Wie der Weise alles durch die Tugend tut, also die Tugend durch sich. Demnach, sagen die Gegner, sind auch alle Künste lebende Wesen und alles, was wir denken und im Geiste umfassen. Es folgt, dass viele tausend lebende Wesen in dieser engen Brust wohnen und dass wir einzelne Menschen viele lebende Wesen seien oder viele solche haben. Du fragst, was hierauf geantwortet werde. Jedes einzelne von jenen Dingen wird ein lebendes Wesen sein, allein es werden nicht viele lebende Wesen sein. Wie ist das möglich? Ich will es dir sagen, wenn du mir deinen Scharfsinn und deine Aufmerksamkeit zuwendest. Jedes einzelne lebende Wesen muss eine besondere Substanz haben. Jene alle haben eine Seele. Folglich können sie einzelne lebende Wesen sein, aber viele können es nicht sein. Ich bin sowohl ein lebendes Wesen als ein Mensch, und doch wirst du nicht sagen, es seien zwei. Warum? Weil zwei getrennt sein müssen. Getrennt, sage ich. Der eine muss vom andern abgesondert sein, damit es zwei seien. Was in einem vielfältig ist, das fällt unter eine Natur und ist deshalb nur eines. Sowohl meine Seele ist ein lebendes Wesen als ich, und gleichwohl sind wir nicht zwei. Warum? Weil die Seele ein Teil von mir ist. Dann mag etwas für sich gezählt werden, wenn es für sich besteht. Wenn es aber ein Glied eines andern ist, so kann es nicht für etwas anderes angesehen werden. Warum? Ich will dir's sagen, weil, was ein anderes ist, sein eigen und ganz und in sich vollendet sein muss. Ich habe bekannt, dass ich anderer Ansicht sei, denn nicht nur die Tugenden werden lebende Wesen sein, wenn dies angenommen wird, sondern auch die ihnen entgegengesetzten Laster und Affekte, wie der Zorn, die Furcht, die Traurigkeit, der Argwohn. noch weiter wird jene annahme führen. Alle meinungen, alle gedanken werden lebende wesen sein, was auf keine weise angenommen werden kann. Denn nicht alles, was vom menschen geschieht, ist mensch. Was ist die Gerechtigkeit, sagt man? Die Seele in einer gewissen Verfassung. Wenn daher die Seele ein lebendes Wesen ist, so ist es auch die Gerechtigkeit. Keineswegs, denn diese ist eine gewisse Beschaffenheit und eine gewisse Kraft der Seele. Dieselbe Seele wandelt sich in verschiedene Formen und ist nicht so oft ein anderes lebendes Wesen, als sie etwas anderes tut. Auch ist nicht das, was von der Seele geschieht, ein lebendes Wesen. Wenn die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die übrigen Tugenden lebende Wesen sind, hören sie von Zeit zu Zeit auf, es zu sein, um wieder anzufangen, oder sind sie es immer? Die Tugenden können nicht aufhören. Also halten sich viele, ja unzählige lebende Wesen in dieser Seele auf. Es sind nicht viele, sagt man, weil sie an eines geknüpft und Teile und Glieder von einem sind. Auf dieselbe Weise stellen wir uns also das Aussehen der Seele vor, wie das der Hyder, welche viele Köpfe hat, von denen jeder für sich kämpft und für sich schadet. Aber keiner von jenen Köpfen ist ein lebendes Wesen, sondern der Kopf eines lebenden Wesens. Im Übrigen ist sie selbst ein einziges lebendes Wesen. Niemand hat behauptet, dass an der Chimäre, der Löwe oder der Drache ein lebendes Wesen sei. Dieselben waren ihre Teile. Die Teile aber sind nicht lebende Wesen. Woraus schließest du, dass die Gerechtigkeit ein lebendes Wesen sei? Sie wirkt etwas, sagt man, und nützt. Was aber etwas wirkt und nützt, das hat einen Trieb. Was aber einen Trieb hat, das ist ein lebendes Wesen. Es ist wahr, wenn es seinen eigenen Trieb hat. Es hat aber nicht seinen eigenen Trieb, sondern den der Seele. Jedes lebende Wesen, bis es stirbt, ist dasjenige, was es von Anfang war. Der Mensch, bis er stirbt, ist Mensch, das Pferd Pferd, der Hund Hund. Es kann keines in ein anderes übergehen. Die Gerechtigkeit, das heißt die Seele in einer gewissen Verfassung, ist ein lebendes Wesen. Nehmen wir es an. Sodann ist ein lebendes Wesen die Tapferkeit, das heißt die Seele in einer gewissen Verfassung. Welche Seele? Diejenige, welche eben Gerechtigkeit war. Sie wird in dem früheren lebenden Wesen festgehalten und kann nicht in ein anderes übergehen. In demjenigen, in welchem sie angefangen hat, zuerst zu sein, muss sie beharren. Außerdem kann eine Seele nicht zweien lebenden Wesen angehören, viel weniger mehreren. Wenn die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die Mäßigung und die übrigen Tugenden lebende Wesen sind, wie können sie eine Seele haben? Eine jede muss ihre besondere haben, oder sind sie nicht lebende Wesen? Es kann nicht einen Körper für mehrere lebende Wesen geben, das gestehen sie selbst zu. Was ist der Körper der Gerechtigkeit, die Seele? Was ist aber der Körper der Tapferkeit, dieselbe Seele? Aber ein Körper kann nicht zweien lebenden Wesen angehören. Allein dieselbe Seele, sagt man, nimmt die Beschaffenheit der Gerechtigkeit und der Tapferkeit und der Mäßigkeit an. dieß könnte geschehen, wenn zu der zeit, zu welcher die gerechtigkeit wäre, die tapferkeit nicht wäre, zu der zeit, in welcher die tapferkeit wäre, die mäßigkeit nicht wäre. Nun aber sind alle tugenden zugleich. Wie können also die einzelnen lebenden wesen sein, da es eine seele ist, welche mehr als ein lebendes Wesen nicht ausmachen kann? Endlich ist kein lebendes Wesen Teil eines andern, die Gerechtigkeit aber ist ein Teil der Seele, folglich ist sie kein lebendes Wesen. Es scheint mir, ich verschwende die Mühe in einer außer allem Zweifel stehenden Sache. Man sollte mehr darüber unwillig werden als streiten. Kein lebendes Wesen ist Teil eines andern. Betrachte rings um dich her die Körper von allen. Ein jedes hat seine eigene Farbe und Figur und Größe. Unter anderem scheint mir der Geist des göttlichen Künstlers auch deshalb bewundernswert, weil er bei solcher Menge von Dingen nie auf dasselbe verfallen ist. Auch was sich ähnlich scheint, ist bei angestellter Vergleichung verschieden. So viele Arten von Blättern hat er hervorgebracht, bei deren keinem die eigentümlichen Merkmale fehlen. So viele lebende Wesen, bei deren keinem eine völlige Ähnlichkeit, sondern stets ein Unterschied stattfindet. Er hat sich zum Gesetze gemacht, dass, was ein anderes ist, auch unähnlich und ungleich sei. Alle Tugenden, wie ihr saget, sind gleich, folglich sind sie keine lebende Wesen. Jedes lebende Wesen wirkt etwas durch sich, die Tugend aber wirkt nichts durch sich, sondern mit dem Menschen. Alle lebende Wesen sind entweder vernünftig wie die Menschen und wie die Götter, oder sie sind unvernünftig wie die wilden Tiere und wie das Vieh. Die Tugenden sind allerdings vernünftig, allein sie sind weder Menschen noch Götter, also sind sie keine lebende Wesen. Kein vernünftiges, lebendes Wesen tut etwas, als wenn es zuerst durch die Vorstellung einer Sache gereizt ist und hierauf einen Antrieb bekommen hat, welchen sodann die Zustimmung bestärkt hat. Was die Zustimmung sei, will ich dir sagen. Ich muss gehen. Dann erst gehe ich, wenn ich mir dies gesagt und diese meine Meinung gebilligt habe. Ich muss sitzen, auch hier muss dasselbe vorausgehen. Diese Zustimmung findet bei der Tugend nicht statt. Nimm die Klugheit. Wie könnte sie dem Satze zustimmen, ich muss gehen? Dies lässt die Natur nicht zu, denn die Klugheit sorgt für denjenigen, der sie besitzt, und nicht für sich. Sie kann weder gehen noch sitzen, deshalb kann sie nicht zustimmen, und was nicht zustimmen kann, ist kein vernünftiges lebendes Wesen. Wenn die Tugend ein lebendes Wesen ist, so ist sie ein vernünftiges, sie ist aber kein vernünftiges, also kein lebendes Wesen. Wenn die Tugend ein lebendes Wesen ist, die Tugend aber ein Gut, so ist jedes Gut ein lebendes Wesen. Dies geben die unsrigen zu. Seinen Vater zu retten ist ein Gut, in der Ratsversammlung weise zu stimmen ist ein Gut, gerecht zu richten ist ein Gut, also ist das Retten des Vaters ein lebendes Wesen und das weise Stimmen ein lebendes Wesen. So weit wird die Sache führen, dass du das Lachen nicht halten kannst. Klüglich zu schweigen ist ein Gut, wohl zu speisen ist ein Gut, also ist das Schweigen und das Speisen ein lebendes Wesen. Ich will bei Gott nicht aufhören zu kitzeln und mir einen Spaß aus jenen spitzfindigen Albernheiten zu machen. Wenn Gerechtigkeit und Tapferkeit lebende Wesen sind, so sind es gewiß irdische. Jedes irdische lebende Wesen friert, hungert, dürstet. Folglich friert die Gerechtigkeit, hungert die Tapferkeit, dürstet die Gnade. Was weiter? Soll ich jene Philosophen nicht fragen, welche Gestalt diese lebenden Wesen haben? Ob die eines Menschen oder eines Pferdes oder eines wilden Tieres? Geben sie ihnen eine Runde, wie sie Gott sie beilegen. So will ich fragen, ob auch der Geiz und die Schwelgerei und der Wahnsinn gleichfalls rund seien? Denn auch diese sind lebende Wesen. Machen sie auch diese rund, so will ich noch weiter fragen, ob ein verständiges Spazierengehen ein lebendes Wesen sei. Sie müssen mir notwendig Rede stehen und mögen also sagen, das Spazierengehen sei ein lebendes Wesen, und zwar ein rundes. Damit du aber nicht glaubest, ich seie der Erste von den Unsrigen, der nicht nach der Vorschrift rede, sondern seine eigene Ansicht habe. Kleanthes und sein Schüler Chrysippus waren nicht einig, was das Gehen sei. Kleanthes sagt, es seie der Lebensgeist von der Grundkraft bis in die Füße fortgeleitet. Chrysippus, es seie die Grundkraft selbst. Warum sollte also nicht nach dem Beispiele des Chrysippus selbst ein jeder seine Freiheit sich erhalten und über jene Menge von lebenden Wesen, welche die Welt selbst nicht fassen kann, lachen? Die Tugenden, sagt man, sind nicht viele lebende Wesen, und doch sind es lebende Wesen. Denn wie einer sowohl Dichter als Redner ist, und doch nur einer, so sind jene Tugenden lebende Wesen, allein es sind nicht viele. Die gerechte Seele und die Weise und die Tapfere ist eine und dieselbe Seele, die in Beziehung auf die einzelnen Tugenden eine gewisse Beschaffenheit hat. Der Streit ist geschlossen. Wir haben uns verständigt, denn auch ich gebe inzwischen zu, dass die Seele ein lebendes Wesen sei, indem ich nachher sehen will, was ich hierüber für eine Ansicht aufstellen soll. Dass ihre Handlungen lebende Wesen seien, leugne ich, sonst wären auch alle Worte und alle Verse lebende Wesen. Denn wenn eine verständige Rede ein Gut ist, jedes Gut aber ein lebendes Wesen, so ist die Rede ein lebendes Wesen. Ein verständiger Vers ist ein Gut, jedes Gut aber ist ein lebendes Wesen. Folglich ist der Vers ein lebendes Wesen. So ist also, Waffen besing ich, ein lebendes Wesen, was sie indessen nicht rund nennen können, da es sechs Füße hat. Das ist bei Gott lauter Spinngewebe, sagst du, womit man so eifrig sich abgibt. Ich platze vor Lachen, wenn ich mir vorstelle, dass ein Sprachfehler, eine barbarische Redeweise, ein Vernunftschluss lebende Wesen seien, und wenn ich ihnen wie ein Maler angemessene Gesichter zuteile. Hierüber streiten wir mit zusammengezogenen Brauen und faltiger Stirne. Ich kann hier jenes Wort des Caecilius nicht anwenden. O traurige Albernheiten! Es sind lächerliche. Warum treiben wir daher nicht lieber etwas, das uns nützlich und heilsam ist, und untersuchen, wie wir zu den Tugenden gelangen können und welcher Weg uns zu ihnen führt? Lehre mich nicht, ob die Tapferkeit ein lebendes Wesen sei, sondern dass kein lebendes Wesen glücklich sei ohne Tapferkeit, wenn es nicht gegen den Zufall erstarkt ist und allen ereignissen, ehe es sie an sich kommen läßt, durch nachdenken ihre macht genommen hat. Was ist die Tapferkeit, eine nicht zu erobernde Festung der menschlichen Schwäche? Wer sich mit dieser umgeben hat, der dauert sorglos aus in dieser Belagerung des Lebens, denn er gebraucht seine eigenen Kräfte, seine eigenen Waffen. Ich will dir an diesem Orte einen Gedanken unseres Posidonius anführen. Glaube nie, durch die Waffen des Schicksals gesichert zu sein. Bekämpfe es selbst mit deinen eigenen. Das Schicksal gibt keine Waffen. Daher ist man gegen die Feinde gerüstet und gegen das Schicksal waffenlos. Alexander rieb zwar auf und machte fliehen die Perser und Hyrkaner und Inder und was für Völker noch der Osten bis zum Ozean ausdehnt. Allein er selbst lag bald nach Ermordung und bald nach dem Verluste eines Freundes in der Finsternis, indem er das eine Mal sein Verbrechen, das andere Mal den Gegenstand seiner Sehnsucht betrauerte. Der Besieger so vieler Könige und Völker unterlag dem Zorne und der Traurigkeit, denn so weit hatte er es gebracht, dass er alles eher in seiner Gewalt hatte als seine Leidenschaften. O, wie groß sind die Irrtümer, von welchen jene Menschen eingenommen sind, die ihr Herrscherrecht über Meere hinüber zu erstrecken wünschen und ihr größtes Glück darin setzen, wenn sie viele Provinzen durch Soldaten besetzt halten und noch neue zu den alten hinzufügen, ohne jenes große und götterähnliche Königtum zu kennen. Sich selbst zu beherrschen, ist die größte Herrschaft. Das soll mich einer lehren, welche ehrwürdige Sache die Gerechtigkeit sei, die auf das Beste anderer sieht und nichts von sich fordert als die Übung ihrer selbst. Nichts habe sie zu schaffen mit Ehrgeiz und Ruhm, sich selbst gefalle sie. Davon vor allem überzeuge sich jeder. Ich muss gerecht sein, ohne Lohn, noch nicht genug. Auch davon überzeuge er sich. Es muss mir Freude machen, mich freiwillig dieser herrlichen Tugend zu opfern. Mein ganzes Denken muss von eigenem Vorteil so weit als möglich entfernt sein. Du darfst nicht darauf sehen, dass eine Sache, die gerecht ist, ihren Lohn habe. Größer ist der Lohn der Ungerechten. Noch präge dir das ein, was ich kurz zuvor sagte, dass es nicht darauf ankomme, wie viele deine edle Gesinnung kennen. Wer will, dass seine Tugend bekannt werde, der bemüht sich nicht um die Tugend, sondern um den Ruhm. Willst du nicht gerecht sein ohne Ruhm? Bei Gott, du wirst oft gerecht sein müssen mit Schande. Und dann, wenn du weise bist, erfreue dich ein schlechter Ruf, der auf gute Art erworben ist. Ende von 113. Brief.